du bereit? Bist du bereit? Wir gehen. Die Fenster schließen. Wir gehen ins On in 3, 2. Hallo und herzlich willkommen zu das Podcast-Info. Mein Name ist Stefan Tietze und gegenüber von mir sitzt Florentin Will. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einer neuen Folge das Podcast-Info. Mir gegenüber sitzt Stefan Tietze. Tietze, hallo, guten Tag. Diese berühmte Folge 25, wo man weiß, wo man nicht weiß. Ist das jetzt schon irgendwie Porzellanhochzeit oder irgendein Jubiläum oder eines dieser völligen Scheißegal-Jubiläen, die wir jetzt feiern können irgendwie? Ja, ich glaube schon. Schwammhochzeit. Das nennt man, glaube ich, graue Korallenhochzeit. Post-it-Hochzeit. Unter Wasser. Wild West-Hochzeit oder so. Bist du eigentlich so ein Typ, der sich dann irgendwie so eine Themenhochzeit aussuchen würde? Weil du bist ja ein Fun-Guy, ne? Das Fun, Stefan, das Fun steht für Spaß. Ja. Bist du dann auch jemand, sagt, der das komplett durchzieht und sagt so, auf meiner Beerdigung will ich, dass nochmal irgendwie die Chippendales auftauchen und die Golden Girls, alle, die überlebt haben, und nochmal richtig einen vom Latz ziehen? Ja, ich bin auch einer, der so ganz krasse Wünsche hätte, irgendwie, dass der Ring von der Schildkröte reingebracht wird. Es dann ewig dauert, wie er vorgetragen wird. Ja, genau. Also die ersten 2 Meter lachen die Leute noch, die nächsten Meter dann nicht mehr. Nach Stunde 8 ist Oma schon irgendwie eingeschlafen, das dritte Mal. Die ersten gehen schon, ja. Das sind diese Sachen, die es dann ein bisschen brisant machen. Da erzählt man sich noch in 10 Jahren von, einfach weil man noch in 10 Jahren da sitzt und auf die Schildkröte wartet. Aber das ist doch der einzige Grund, warum man das macht mit diesem Ringtragen, um ein bisschen Spannung reinzubringen. Wer auch immer die Idee hatte, wir bringen den Ring von einem Kleinkind, lassen wir den reinbringen, einfach um zu sehen, fällt das Kind um, verliert es den Ring, isst es den Ring, während es davor läuft, einfach um ein bisschen Spannung reinzubringen, um damit nicht alles so rituell voraus. Ich finde aber, das ist abläuft. Komplett ein total spannungsgeladener Moment, auch die Fragen, die man dann stellt. Wollen Sie nochmal den ganzen Namen sagen, den hier Anwesenden nochmal den ganzen Namen sagen, damit man den ganzen Namen noch Zeit hat nachzudenken. Ja, genau. Zu deswegen habe ich auch zwei Mann zweite Namen. Nehmen. Ja. Und dann auch dieser spannungsgeladene Moment. Nein! Nochmal! Nein! Genau. Das sind diese Momente, wo man dann noch Zeit hat, sein Leben an sich vorbeirasen sieht. Das ist schon das dritte Mal, Rebecca. Ich will nicht. Nein! Was glaubst du, ist das Lustigste, was jemals auf diese Frage geantwortet wurde? Wollen Sie den hier Anwesenden heiraten? Ja, ich glaube eher, können Sie die Frage wiederholen? Genau. Wir waren gerade auf Tinder, sorry. Was war das nochmal? Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut, du, heute wollen wir. Puh. Wir sind ja auch jetzt irgendwie schon aus irgendeinem Grund bei Hochzeiten gelandet. Ist ja im weitesten Sinne auch das, worüber wir sprechen wollten. Wir wollten, also du wolltest, ich habe nicht dazu vorbereitet, keine Ahnung, ich hoffe, dass ich irgendwie durch die Folge komme. Geil, wenn ein Thema so eingeleitet wird, dass man sofort sagt, okay, wenn das jetzt nichts wird, ist deine Schuld. Nee, es war ein Doppelthema. Wir hatten heute wieder so ein bisschen so eine Folge, wo wir uns nicht auf ein Thema einigen konnten. Tatsächlich. Ja. Weil das läuft bei uns immer ab, so, hey, welches Thema sollen wir machen? Dann bringt jeder 5 Vorschläge und dann einfach 8 Stunden lang hören wir nichts voneinander. Aber diese Vorschläge sind auch nie ernst gemeint oder wirklich recherchiert oder so. Nur Vorschläge, was gerade in meinem Raum liegt, in meinem Radius, schlage ich einfach vor. So Schokobons, Pinnwand, Lampe, Cappy, signiertes Bild von Julia Krüger, Joyce-Moderatorin, ist das vielleicht Marsband, ein Thema? Marsriegel, sowas. Und dann 5 Minuten vor Aufnahme, ja, was sollen wir machen? Und dann scrollen wir alle nochmal hoch, um diese 8 Vorschläge zu sehen. Ja, nehmen wir halt Kinder und Trends. Halt, ne? Halt, machen wir Kinder, Trends und ist mies mal halt irgendwas. Trends, apropos, da sind wir schon bei unserer ersten Rubrik. Tietze, testet Trends. Nee, da habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ich dachte auch mehr, das ist eine Geisterrubrik vielleicht. Das ist auch so, ich weiß auch bei unseren, wenn wir mal schreiben oder so, wenn wir uns auf einen Podcast irgendwie einigen, wann kannst du Flo und die, wenn man diese Konversation hat, diese organisatorischen. Ich habe noch nie geschrieben. Ich weiß nie, was wir ernst meinen, was nicht. Ich weiß selber auch nicht, was ich schreibe, ob ich das ernst meine oder nicht. Das ist immer so ein Schwebezustand, so eine Schwebekonversation. So halb zwischen ernst, halb zwischen komplett wahnsinnig. Und ich weiß nie genau, mache ich das jetzt, was ich ja eben vorgeschlagen habe? Oder habe ich das überhaupt ernst gemeint? Oder war so, das ja, ich komme um 8 vorbei. Haha. Und dann soll man nicht um 8 vorbeikommen oder nicht? Also aus Spaß. Genau. Und dann meinst du, ja, wir machen auch eine neue Rubrik. Tietze testet Trends. Aber das war durchaus ernst gemeint. Ich habe mir ein paar Trends vorbereitet für dich. Ja, du sollst sie jetzt mal testen und sagen, ob die was Woche für dich sind. Ich kann die bis zur nächsten Woche mal testen, gerne. Ich habe also nämlich diese Woche auch einen Trend ausgetestet. Also ich weiß, in Amerika zum Beispiel ist es ja so, dass, also es gibt ja immer so gewisse Archetypen und gewisse Stereotypen und gewisse Archetypen. Es gibt auch Arche Noah. Okay, hast du jetzt vorweggegriffen oder was? Was? Wusstest du, dass ich Archetypen sagen werde? Nein. Ich finde, Noah war ja der erste wirkliche Archetyp eigentlich. Ach so. Ja, das ist natürlich der bessere Gag, aber den hast du dir vorbereitet jetzt. Warte also mal, soll ich den, einen Monat lang, der gefällt mir echt gut, soll ich den raushauen? Also ja, hau mal raus, aber den hast du einen Monat am Schreibtisch. Aber kommt mir schon ein bisschen bekannt vor, ich glaube. Gib's doch zu, das war so ein richtiger Florentin-Will-Gag, den er sich am Schreibtisch ausgesagt hat. Mit so einem, wie soll ich das, woher mit so einem Reagenzglas in der Hand hat er sich den, mit hat dem den großen getestet. Und dann hat er so eine große Excel-Tabelle, wo er dann irgendwie mit seinem Taschenrechner ausgerechnet hat, was die optimale Gleichung ist und dann kam raus. Noah war doch der erste Archetyp. Ja, hau ihn raus. Mal gucken, was es gibt. Aber Moment mal, Noah war einfach nur, Noah war der erste Archetyp, oder was? Noah war doch der erste Archetyp, oder Leute? Community-Einbindung. Einfach immer per se einfach mal raushauen. Wir wollen ja heute... Schreib's in die Kommentare. Kannst aber bei Twitter schreiben. Hab ich auch so noch nicht gesehen. Wir wollen ja heute... Entschuldigung, jetzt bin ich völlig raus. Wir wollten heute ja eigentlich auch mal Tweets konstruieren. Und zwar... Als sich jeder von uns drei Gags überlegt, wollen wir die jetzt schon raushauen? Ja, keine Ahnung. Haben wir es schon nötig? Ich dachte, das wäre so eine Rubrik, die wir einbauen, wenn wir schwimmen. Was ich so erwartet hätte bei Minute 35, vielleicht. Wir haben jetzt Minute 6. Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt schon machen? Nee. Ich kann noch ein paar Sachen raushauen. Keine Sorge. Ich hab auch noch ein paar Sachen. Und zwar habe ich Kritik bekommen tatsächlich zum Podcast. Und ich dachte, dass ich die jetzt vielleicht mal anbringen kann, damit wir da direkt drauf eingehen können. Vielleicht diese 25. Folge einfach ein bisschen besser machen können. Und zwar habe ich mit einer... Wir haben jetzt ein Viertel geschafft von 100. Genau. Danach können wir nicht mehr machen, weil wir technisch... Mathematics Fact. Vielen Dank für diesen Math Fact. Es ist eine neue Rubrik vielleicht, Math Facts. Math Facts. Math Facts with Tietze. Math Facts. Crystal Math. Auf jeden Fall habe ich Kritik bekommen. Und zwar habe ich mit einer Hörerin gesprochen, die meinte, ja, da habe ich euren Podcast gehört, aber da habe ich zur gleichen Zeit ein Knäckebrot gegessen und es war so laut, dass ich den Podcast gar nicht mehr gehört habe. Ja. Dankeschön. Erstmal danke fürs Feedback, muss man erstmal sagen, glaube ich. Sonst kommt man unhöflich rüber. Erstmal danke fürs Feedback. Genau, vielen Dank, dass du uns darauf hingewiesen hast. Wir werden in Zukunft darauf achten. Also, wir werden Folgendes. Lauter sprechen und Pausen machen zum Kauen eines Knäckebrots. Also, wenn man Dinge essen kann, die so laut beim Essen sind, dass man nichts mehr drumherum hören kann. So. Aber auch nicht ist pausiert oder so, einfach akzeptiert, dass man die letzten 10 Sekunden nicht verstanden hat. Ich muss einfach was essen. Naja. Ja, sehr gut. Wow, das hat jetzt 30 Sekunden gefüllt. Hau rein. Es ist einiges. Warte mal, ich muss kurz was öffnen. Ich kann nicht nachdenken und was öffnen und reden. Wir haben hier übrigens gerade eine Message bekommen. Ja. Nee, ich öffne gerade TweetDeck, weil wir haben echt tolles Feedback bekommen. Unsere Community ist mittlerweile richtig am Start. Überall. Und zwar schreiben Leute, Themenvorschlag. Wie wäre die Welt heute, wenn Edmund Stoiber 2002 Kanzler geworden wäre? Ja, das ist halt jetzt wieder so Realsatire. Ja, genau. Nee, aber ich würde es gerne mal vorschlagen. Das passt irgendwie auch nicht zu uns. Aber ich würde es gerne mal vorlesen, wie ich gelernt habe beim Sprechtraining. Themenvorschlag. Wie wäre die Welt heute, wenn Edmund Stoiber 2002 Kanzler geworden wäre? Wirklich so, liest du? Tatsächlich, so muss man lesen, wenn man... Geworden wäre. Nee, keine Pause wäre. Machen. Geworden wäre. Geworden, geworden wäre. Geworden wäre. Themenvorschlag. Ja. Themenvorschlag. Wie wäre die Welt heute, wenn Edmund Stoiber 2002 Kanzler geworden wäre? Edmund, also beim D vor einem S würde das nicht sprechen. Also Edmund Stoiber, nicht Edmund Stoiber, sondern Edmund Stoiber. Edmund Stoiber. Ja. Stoiber. Und damit du dann als Navigationssystem arbeiten kannst, oder was ist der Sinn dahinter? Themenvorschlag. Wie wäre die Welt heute, wenn bitte wir links abgebogen wären? Wenn wir links abgebogen wären. Bitte wenden. Wenden. Das heißt auch nicht wenden, Leute. Also wenn wir irgendwann wenden vorlesen Leute, bitte, müsste, ne? Es heißt Watch out. Nicht, es heißt ich nicht wenden. Ich rede mich immer so auf. Es heißt nicht wenden, es heißt wenden. Es heißt auch sollen. Das ist wieder so eine Pedanterie-Scheiße, ey. Das ist das Schlimmste, wenn Leute was Neues lernen und einfach dieses neu gewonnene Wissen sofort dazu benutzen, anderen Leuten auf die Nerven zu gehen. Das heißt nicht, es macht Sinn, sondern es ergibt Sinn. Das ist ja, da habe ich wirklich schon lange Diskussionen geführt, weil das auch einfach Schwachsinn ist. Ja, aber sprechen lange ist schon Diskussionen gut. Geführt. Aber sprechen ist ja auch was anderes als lesen. Ich meine, Vorlesen und Nachrichtensprecher zu sein, ist ja auch was ganz anderes, als einfach öffentlich mit jemandem zu sprechen. Da achtest du ja auf sowas gar nicht. Aber trotzdem, wenn du es als Kurs hast, dann achtest du plötzlich auf alles und fängst dann an, Leute zu verbessern, so ganz von oben herab. Aber das ist, glaube ich, normal. Das ist auch ein Trend, mein ganz persönlicher Trend, Leute korrigieren. Und was ist mit Arbeit? Also wie spricht man? Arbeit. Arbeit. Arbeit. Arbeit. Da hat man das gutturale R noch mit drin. Und dann, ja, und meine Prüfungsaufgabe bestand halt darin, einen Text vorzulesen. Und zwar geht er 2 Minuten 30 lang. Und ist dann wieder zurück in der vierten Klasse. Ja, aber man fängt dann plötzlich, einfach. dann war ein Wort da drin, und zwar die Institution, in der wir beten. Wie würdest du es nennen? Kirche. So, und ich stand davor, heißt es jetzt, ist es lang, ist es, ist ja relativ lang. Heißt es Kirche oder Kirche? Kirche, Kirche, Kirche. Und dann habe ich da echt so eine Stunde vorgesessen, weil es mir einfach nicht einfallen wollte oder weil es einfach für mich gar keinen Sinn ergibt, gar keinen Unterschied macht. Aber dann muss ich nachfragen. Ich musste eine Mail schreiben, wie man Kirche ausspricht. Also diese Mail nochmal formulieren, muss ich auch noch nie gedacht. Mama. Heißt es Kirche oder Kirche? Aber es ist tatsächlich Kirche. Kirche. Ja. Und das ist Kirch. Genau. Kirch. So wie Knäckebrot. Das hat was sehr Krachendes. Knäckebrot. Krach. Genau wie Kabum. Krakau. Krakau. Krakau. Krakau. Das habe ich mir gestern gedacht. Ich habe gestern einen Film geguckt mit Javier Bardem. Ich finde, der hat auch so einen geilen Namen. Der ist so, wenn Bardem in Krakau wohnt. Bardem. Bardem. Ja, das ist Lodin Bills Humor. Ja, das mag ich tatsächlich. Bardem. Das finde ich lustig. Bardem und Krakau. Ja, finde ich lustig. Ja. Na ja. Folgendes. Es gibt ja, also Trends, finde ich, muss man ganz ehrlich sagen, du meinst bestimmt eher, als du das Thema vorgeschlagen hattest, meintest du wahrscheinlich eher so Trends im Sinne, was Gruppen machen oder was gerade in ist oder so. Aber ich finde, dass jeder seine persönlichen Trends hat. Zum Beispiel. Ich interessiere mich sehr, habe ich immer schon sehr für Dinosaurier interessiert. So. Und die kamen ja jetzt, neuerdings, plötzlich finden alle Jurassic World Dinosaurier. Toll. Und genau. Und Dinosaurier. Feiern Dinosaurier. Du musst aufpassen, dass sie dich nicht fressen. Genau. Und jetzt neuerdings, durch diesen Film, anscheinend so viele Leute stehen auf Dinosaurier plötzlich. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil es im Film thematisiert wird, sodass N24 und NTV plötzlich Dokumentationen zeigen. Und gestern habe ich mir dann eine Dokumentation darüber angeguckt. Die kam dann irgendwie. Ich gucke mir sowas gerne an, weißt du, da kann man einfach ein bisschen mal entspannen. Ich finde, das ist so die einzige Sendung, wo man richtig entspannen kann, wo man nicht nachdenken muss. Man kriegt was erzählt von einem tollen Sprecher mit einer sonoren Stimme und hat semi-gut animierte Dinosaurier. Ihr Sprecher und, unter euch. Und ich muss sagen, gestern, diese Dokumentation, da werde ich alles kaputt gemacht, was ich jemals an Dinosauriern bewundert habe. Einfach wurde alles kaputt gemacht. Und zwar, es war so eine Dokumentation, die einem wirklich zeigen wollte, wie toll diese Welt ist. Im Prinzip hat sie aber ausgesagt, Herr, der Triceratops mit seinen 3 Hörnern hat sich eigentlich gar nicht verteidigt. Die war nämlich hohl oder aus Pappmaché oder so. Und diese Hörner sind sofort abgebrochen. Und im Prinzip brauchten die gar nicht. Und man ist sich auch gar nicht mehr sicher, wie groß diese Hörner eigentlich waren. Dann, wir wissen auch gar nicht, ob es überhaupt gegeben hat. Ciao. Tschüss. Was? Und der zweite Fakt war, der T-Rex war womöglich kein Jäger, sondern hat Aas gefressen. Und tschüss. Das war vorbei. Und ich saß Tür zu und raus. Und ich saß da vor meinem Fernseher. Und meine Kinder ist echt in sich zusammengebrochen irgendwie. Alles, was ich gut fand und so. Dann habe ich meine Schleichdinosaurier habe ich dann auch in den Mülleimer geworfen. Aber ist es nicht eh so, dass traurig. Dinosaurier eher so riesengroße Vögel waren und alle Federn hatten oder so? Da habe ich auch mal irgendwas gehört. Ja, ist aber so echt ganz man ignoriert Theorien, sowas auch einfach. Ne? Man hört so, übrigens, man hat jetzt rausgefunden, Dinosaurier hatten Federn. Also, ja, eigentlich nicht wirklich so. Eigentlich nicht. Es kann perfekt bewiesen sein. Es kann der beste Professor gewesen sein, der es rausgefunden hat. Der beste Paläontologe. Einfach... Nein. Bevor ich mir ein neues Sticker-Album kaufe, eigentlich nicht. Nein. Wird einfach nicht angenommen. Einfach der Wissenschaftler hat einfach verzweifelt. Es wird einfach nicht angenommen von der Öffentlichkeit. Ich glaube auch, dass viele wissenschaftliche Dinge nicht angenommen werden, weil manche Dinge einfach so cool sind. Also Dinosaurier waren einfach so cool, wie wir jetzt in dieser Stand, der Wissensstand ist so cool, wir wollen den nicht überholen. Wir wollen diesen Wissensstand nicht irgendwie optimieren. Nein, ist genau perfekt so. Der dreht sich um die Sonne. Weiß ich jetzt nicht, das jetzt so. Also, was wir vorher gesagt haben, war schon cooler. Das war schon cooler. Ja, genau. Ja. Aber würdest du dich auch manchmal wünschen, dass Dinge passieren, einfach damit Damit es cooler ist irgendwie? Ich habe mir sehr lange gewünscht, dass Griechenland aus dem Euro fliegt. Einfach damit mal was Interessantes passiert. Ja, oder jetzt auch mit der Legalisierung der Schwulen-Ehe irgendwie. Ich dachte, da gäbe es noch irgendwie so Bürgerkrieg irgendwie. Weil ich meine, jetzt irgendwie Sklaverei. Die Schwulen gegen die Heteros auf der Straße, rennen sie vor, mit Riesenarmeen ineinander rein. Ja, ja das da, damals Sklaverei irgendwie. Das hat einen ganzen Bürgerkrieg gedauert, damit man das mal gelöst hat. Und Schwulen-Ehe so nebenbei so, okay, dann. Ja, und dann gibt es eine Spiegel-Online-Meldung, alle akzeptieren es plötzlich, sofort. Ja, genau. Und ich finde, ja, ist ja auch alles korrekt und so, also nicht falsch verstehen, aber man wünscht sich halt, dass mehr passiert. Und auch, ich wünsche mir auch, dass Griechenland das allen gut geht und dass sie im Euro bleiben oder keine Ahnung, je nachdem, was am besten für sie ist, muss man halt abwägen, ist komplex. Aber ich wünsche mir trotzdem so, mein innerer Schweinehund wünscht sich, dass mehr passiert. Ja, absolut. Einfach damit was los ist. Das ist wieder so eine langweilige Serie irgendwie, wo man sagt, Leute, lasst euch doch mal was einfallen. Lasst John Snow endlich mal sterben. Aber ist das eigentlich gut? Also jetzt geschichtlich gesehen, ist es gut, wenn es langweilig ist? Eigentlich nicht. Immer als langweilig wurde, ist danach irgendwas Großes passiert. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich mache mir Hoffnung. Keine Ahnung. Nee, aber in Serien ist es so, dass wenn lange nichts passiert, dann denkt man, okay, jetzt muss was kommen und dann kommt auch was oft. Ein Lehrer von mir hat immer gesagt, dass das Leben wie eine Welle ist. Und wie eine so eine wellenförmige Kurve. Wenn man nicht am Meer lebt, hat man echt ein Problem. Genau, das war die Quintessenz. Er war auch eigentlich Immobilienmakler. Es war ja, auch und Stefan, du bist eher so ein Wüstentier. Und in der Wüste gibt es auch Wellen, ne, eigentlich, also so Semi-Wellen. Ja, komm schon. Ja, komm, ja, eigentlich scheiß drauf, eigentlich nicht. Nein, eigentlich. Ja, Frauen können auch wählen. Naja, eigentlich nicht. Nee, komm, lass mal lieber. Eigentlich nicht. Ja, Trends. Trends ist ein gutes Thema, ne, Florentin? Ja, Trends. Und zwar, es gibt ja immer so Stereotypen, so Vorurteile, ne? Also wenn du jetzt irgendwie als Stand-Up-Comedian oder so möchtest du jemanden als Öko-Begeisterten zeichnen, dann hat der Sandalen an, ne? Also so klassische Symbole, die man benutzt, um Vorurteile darzustellen. Ja. So. Man. Und in Amerika ist es zum Beispiel so, dass wenn man so diese Hipster-Öko-Hippie-Neu-Hippie-Kultur darstellen will, dann macht man das mit Bäumen? Nein, mit Almond Milk, mit Mandelmilch. Die trinken alle Mandelmilch. Ah. Das ist so ein bisschen so der Stereotyp, so von wegen, ah, da beim Starbucks irgendwie der Hipster-Depp irgendwie nimmt da noch mit Mandelmilch. Und ich dachte mir, anstatt sich da immer drüber lustig zu machen, probiere ich das diese Woche mal aus und habe mir Mandelmilch gekauft tatsächlich. Ja. Und ich habe auch gehört, das ist total gesund, kann man super damit abnehmen, hat keine Kalorien. Und es ist tatsächlich so, wenn man Mandelmilch, es schmeckt tatsächlich nach Mandel, ist ein bisschen weird einfach, aber es ist tatsächlich der Vorteil. Die Marzipan ist, so ein bisschen so, ne? Ja, nein. Der Vorteil ist auch so ein bisschen, dass einem den ganzen Tag so ein bisschen schlecht ist, sodass man gar keine Lust hat, was zu essen und dadurch tatsächlich abnimmt. Also ja. Ich habe jetzt tatsächlich abgenommen. Echt? Von gestern habe ich so 40 Gramm abgenommen oder sowas in der Art. Von daher kann ich das nur empfehlen. Mandelmilch für Leute, die abnehmen wollen, haut rein. Aber ich gucke ja immer gerne diese US-Serie Shark Tank. Kennst du die? Ja. Also die gucke ich wirklich gerne. Das ist eine Serie. Wo schaust du die denn an eigentlich? Internet kann man sich die angucken. Das ist nicht mal so eine Serie, da junge Start-Upper kommen halt dahin und stellen ihre Business-Ideen, pitchen die vor großen Investoren, die haben alle Geld und möglicherweise kaufen die sich Anteile in der Firma, um das zu unterstützen und manchmal auch nicht. Und da hat auch ein Unternehmen hat mal Almond Water vorgeschlagen als Unternehmensidee. Water. Die haben einfach nur Wasser, also einfach nur Mandelwasser, Marzipan-mäßiges Mandelwasser am Start gehabt. Und schwommen dann so 4 Mandeln drin in der Wasserflasche. Nee, aber was ich, also diese Serie ist aber auch relativ lustig. Da war einer mit einem der Luft, irgendwie so diese länglichen Luftballons, die man für Kinder so falten kann, ne? Die man so zerknoten kann und für Kinder dann irgendwie aufbereiten kann, damit Hunde draus werden und alles sieht irgendwie aus wie ein Hund, aber es soll eine Giraffe sein und so. Und diese Dinger. Mach mal einen Wurm, mach mal eine Schlange. Ja, genau. Ja. Ja, dann müssen die auch mal sagen, ja, wie viele hast du denn verkauft und wie läuft's denn so und gab's Probleme? Und er hat wirklich ein Problem aufgeführt. Er hat gesagt, ja, er ist relativ weit, aber auch ganz ernst hat er das gesagt, ja, er ist relativ weit zurück. Er wurde zurückgeworfen im letzten Jahr. Die Clowns-Lobby hat ihn beschuldigt und ist gegen ihn irgendwie ins Gefecht gezogen. Und da gibt es einfach so eine Clown-Lobby in Amerika, die den voll fertig gemacht hat, weil die halt irgendwie so das Monopol haben auf diese Dinger, auf diese großen wurmmäßigen Luftballons. Ich glaube, wenn man sich mit einer Lobby nicht anlegen will, dann mit der fucking Clown-Lobby. Weil die machen nicht fertig. Die kommen die dann an und die werfen dann das Haus mit Torten. Ja, ich glaube, da kommt erstmal ein so ein kleines Auto an, wo dann 100 Clowns aussteigen, dann bewerfen sein Haus mit Torten oder irgendwie mit so. Mit Torten und haben diese Blume, wo Wasser rausspritzt und das ganze Haus ist voller Wasser und Torten. Ja, Mandelwasser, ja. Mhm. Ach, genau. Aber das fand ich sehr lustig, war ein sehr witziger Moment. Ich glaube, das ist die härteste Lobby, die es gibt. Clowns. Ja, viel darüber kommt, glaube ich, nicht. Nee. Faultiere, Clowns. Hast du mal überlegt, Clown zu machen? Nee. Ich finde, Clowns ist ja ein schwieriges Thema, so ein bisschen. Ich finde, Clowns sind ja auch nicht wirklich lustig. Also die sind ja einfach nur da, um sich lustig zu machen. So ein bisschen wie du in der 8. Klasse irgendwie. Ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt da wieder drauf zu sprechen kommen muss. Ich dachte, das Thema haben wir beschlossen. Gibt es bei dir manchmal so Gags, die du immer wieder machst, obwohl sie niemand versteht? Wo du einfach sagst, bei dem Gag ist es mir jetzt egal, ob den jemand versteht oder nicht? Ja, das denke ich mir immer, wenn ich eine Geschichte erlebt habe. Und dann treffe ich mich danach mit Leuten und danach mit anderen Leuten. Und immer wieder bringe ich diese Geschichte, weil ich denke, sie wäre lustig. Und das erste Mal lacht keiner. Dann denke ich mir beim zweiten Mal, jetzt bringst du sie erst recht nochmal. Ja, es lag nämlich mit Sicherheit, den ersten zu zeigen, dass ich mich nicht von ihrer Meinung beeinflussen lasse. Genau, mit Sicherheit lag es an den Leuten und nicht an deiner Geschichtserzählweise. Ja. Und deshalb wieder keiner gelacht. Und dann beim dritten Mal lasse ich es dann irgendwann auch einfach sein. Aber irgendwann lernt man halt daraus und du nicht wahrscheinlich. Es gibt manche Gags, die finde ich tatsächlich okay und die mache ich immer wieder, obwohl sie niemand checkt. Und zwar immer wenn ich Leute treffe, die irgendwie einen Social-Media-Account haben, wo sie ein Profilbild haben, das nicht sie sind. Also irgendwie ein Sonnenuntergang oder eine Palme oder ein Hund oder sowas. Dann immer, wenn ich sie treffe, sage ich, oh Mensch, du siehst ja überhaupt nicht so aus wie auf deinem Profilbild. Und ich kriege immer dieselbe Reaktion, so, hä, wie? Ja. So, ich hab doch, Leute, checkt eure verdammten Profilbilder. Ja, einfach ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, genau. Aber das ist echt ein Problem, dass Leute rechnen bei einem ersten Kontakt selten mit Gags. Ja. Das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Und deswegen denken arrogante Leute wie ich auch immer, die Leute wären nicht lustig und hätten keinen Humor. Aber es stimmt wahrscheinlich eigentlich nicht, sondern die Leute rechnen einfach nicht damit. Nee, genau. Aber auf der anderen Seite, wenn sie wissen, dass du in der Comedy-Branche arbeitest, wenn sie das wissen, wo du aber nicht weißt, ob sie es wissen, dann erwarten sie sofort, dass du unfassbar lustig bist. Das stimmt, was man dann auch wieder nicht erfüllt. Und dann glaube ich, genau, und dann erwarten sie nämlich auch Gags zum Anfang. Die du aber, weil du empirischerweise durchs Leben rennst, gelernt hast, dass du es nicht machen solltest. Und deswegen bist du automatisch der Unlustige. Ist halt so. Okay, aber jetzt mal ganz kurz, ehrlicherweise. Du hast ja einen ziemlich coolen Job. Also du hast ja einen Job, den viele Leute als... Du meinst meinen Pizza-Austrag-Job. Genau. Du hast ja einen Job, irgendwie die Zeitung zu verteilen. Du hast ja einen Job, den viele Leute als Traumjob bezeichnen würden. Ja. So. Im Phantasialand darf ich die Black Mamba einfahren, ja. Wie nutzt du das bei sozialen Gelegenheiten? Versuchst du das ins Gespräch mit einzubringen, dass du sagst, hey, ja, diese schwarze Schlange, wie heißt die nochmal? Irgendwie habe ich jetzt gerade vergessen. Also versuchst du das dann direkt konfrontativ, aggressiv? Ja, man muss schon sagen, ich bin da sehr konfrontativ, sehr angriffslustig. Zum Beispiel versuche ich auch, egal wo das Thema gerade ist, das Thema dahin zu lenken. Mhm. Also wir reden gerade über Lampen und so. Ja, wir haben auch in unserem Redaktionsraum im Neo Magazin eine tolle Lampe stehen. Ich weiß nicht. Also, dann bin ich halt da. So, das ist meine Masche eigentlich. Ich versuche möglichst schnell das Thema dahin zu lenken, um möglichst, damit dann alle Bescheid wissen und ich meine dämlichen Gags machen kann. Aber die Leute erwarten natürlich auch sehr gute Gags, ne? Wie gesagt, da schneidet man sich wieder ins eigene Fleisch. Ja, ich weiß auch nicht. Man sollte das wahrscheinlich erst am Ende des Abends sagen, damit alle Leute denken, ah, das war ja alles lustig und dann trotzdem noch mit dir schlafen wollen. Ja, genau. Das stimmt, sollte man mal machen. Ist es schon wieder eine dieser Folgen? Sind wir jetzt schon wieder im Rausschneidemodus? Sind wir jetzt in dieser abyssartigen Schwebe? Moment, sind das diese Momente? Wo man eh weiß, dass es später rausgeschnitten wird? Nee, pass auf. Sind das die Momente, wo man wirklich Ehrlichkeit durchkommt, wo der echte Stefan Titzel mit seiner echten Frustration, seiner echten Wut und seinen echten Gefühlen mal durchblitzt? Ist das einer dieser Momente, wo wir ihn haben, wo wir am Punkt der Schwäche angekommen sind, wo seine ganze Schlagfertigkeit, sein Sarkasmus und sein Sprechtraining versagt? Wo mal wirklich der echte Mensch durchkommt? Und in dem Moment klingelt sein Telefon. Das ist auch ein unfassbar hässlicher Klingelton. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das auch ausstellen kann. Ich habe das noch nicht hinbekommen, dass es ein anderer Klingelton irgendwie ist. Hör dir das mal an. Das ist auch so ein bisschen melancholisch irgendwie. So, man will gar nicht drangehen, weil es ist irgendwie so ein trauriger Klingelton. Der Tod ruft an, ja. Guck mal, was für ein trauriger Klingelton ist. Oh nein. Hallo. Also auch, ich finde auch, Klingeltöne in Moll sollten eigentlich verboten werden. Ist es nicht angegangen einfach? Nein, natürlich nicht. Ich muss mal kurz jemandem schreiben, dass ich nicht ans Telefon gehen kann. Aber das war jetzt dein Handy oder was? Nee, mein Festnetz. Warum hast du denn überhaupt ein Festnetz? Weil ich hier so ein Paket gekauft habe mit Internet und Internetfernsehen und da ist halt auch Festnetz dabei. Braucht niemand, aber ist halt kostenlos dabei. Und wem hast du denn die Nummer gegeben? Nur meine Eltern besitzen diese Nummer. Ja. Das heißt, deine Eltern haben gerade versucht, dich zu erreichen und du hast ihnen ganz knallhart Kommunikation verwehrt. Ich wollte dir kurz... Tante Erna könnte gestorben sein. Der Klingelton hat auch schon einiges verraten. Wie gut wäre, wenn der Klingelton schon verrät, was im Gespräch gleich passiert. Ja genau, die Stimme schon analysiert von dem Gegenüber und dann den Klingelton anpasst. Das wäre echt großartig. Wenn man vorher irgendwie eine Zahl drücken muss und die Stimmung dadurch angeben muss und dann der Klingelton verrät, was passiert ist. Zum Beispiel Todesfall, zum Beispiel ja. Kind wird geboren. Kind ist gestorben. Kind ist, oh Gott. Oh Gott. Ja, Entschuldigung. Sorry. Das ja. So, ich bin wieder am Start. Leid. Ich hab allen gesagt, dass man mich ja nicht erreichen kann gerade, weil ich in einer wichtigen Aufnahmesituation mich befinde. Trends. Okay, also, ganz kurz, kommen wir jetzt wieder zurück aus dem abyssartigen Schwebezustand. Okay. Und wir sind back on air in 3, 2. Nostalgie. Nostalgie ist ja auch so ein Thema. Ich habe in der Tat noch was nicht untergebracht letzte Woche. Da wollte ich noch was erzählen und zwar von meinem Podcast UFO Nachtrag. Ja, genau. Und zwar wollte ich noch von meinem Radio erzählen. Ich habe mir nämlich aus irgendwie so nostalgischen Gründen habe ich mir so ein altes Radio für mein Badezimmer gekauft. So ein kleines Radio, was man da hinstellt, wo man noch die Antenne rausfahren muss und so noch per Hand einstellen muss, den Sender noch einstellen muss, die Frequenz suchen muss. Und das Ding ist, dass es echt scheiße nervig ist und ich wünschte, ich hätte das nicht einfach. Also ich verbringe relativ viel Kategorie Zeit. Kategorie Fehlkauf? Fragezeichen? Ja, auf jeden Fall. Morgens verbringe ich immer sehr viel Zeit in meinem Bad, wie jeder Mensch halt. Man putzt die Zähne, man duscht und dann hat man halt, ich habe dann halt gerne Musik im Hintergrund oder irgendwie so eine Stimme, die was erzählt, aber leider ist es echt die falsche Wahl gewesen, weil zum einen, man muss nämlich jeden Morgen neu den Sender suchen. So, das aber so manuell ist, kann es sich eigentlich gar nicht, es kann sich nicht verschieben. Also es kann sich nicht verschieben, der Sender. Und wenn die Sender nicht jeden Tag eine neue Frequenz haben aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, woran das liegt. Aber jeden Morgen muss man einen neuen Sender einstellen, weil irgendwie rauscht es plötzlich. Dann hat man den Sender gefunden, dann rauscht es nicht mehr, dann geht man einen Schritt nach rechts und es rauscht wieder. Also die Antenne muss man so schieben, halt muss man richtig in Richtung Fenster schieben, aber dann muss man selber auch so vorm Radio stehen, dass es empfangbar ist, der Sender. Weil sobald du weggehst, geht es nicht mehr. Dann manchmal unter der Dusche, aus unerfindlichen Gründen, plötzlich stehe ich dann so, dass das Radio auf einmal unfassbar laut wird. So auch, dass es der Sender plötzlich so gut empfangbar ist, dass es unfassbar laut wird. Und dann kann es mal vorkommen, dass es irgendwie um 7 Uhr morgens, weil ich früh zur Uni muss, irgendwie unfassbar laut We Build This City durch das Haus schallt. Was einfach nur unfassbar unerträglich ist. Ich dann so früh morgens im Schlaf trunken zum Radio eilen muss und ausmachen muss. Es ist einfach nur furchtbar. Es hat nur Nachteile, dieses Scheißding. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieses vom Dämonen besessene Radioteil. Einfach überflüssig. Einfach, du hast 14.000 Euro dafür ausgegeben. Nein, hast dir endlich ich dafür 10 Euro ausgegeben. Das ist der einzige Aspekt, wo ich sagen muss, okay, das war's. Für, ja, ich glaube, ich könnte mir nie teure Dinge kaufen, weil ich mir immer denken würde, das ist es doch nicht wert. Ich glaube, ich könnte mir nie irgendwie ein Auto kaufen oder irgendwie eine teure Kaffeemaschine oder so. Also fernab davon, dass ich keinen Bedarf von einer Kaffeemaschine habe. Oh shit, ich habe noch meinen Tee. Oh fuck, warte, ich komme gleich. Ja, hol den mal kurz. Ich wette, das lag nämlich daran. We built this city. We built this city of rock and roll. We built this city. We built this city of rock and roll. We built this city. We built this city of rock and roll. We built this city. We built this city of rock and roll. We built this city. We built this city of rock and roll. We built this city. We built this city of rock and roll. Built this city. We built this city of rock and roll. Built this city. We built this city of rock and roll. Built this city. Hey. We built this city on rock and roll. Built this city. Yay. So, da bin ich. Ach shit, jetzt habe ich mir. Und mein T-Shirt. Was hast du dir für einen Tee gemacht denn zu unserer schönen Folge heute? Ich habe tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das ist. Hast du einen echten Folge 25 Tee? Mhm. Ich habe Chai-Tee. Ich habe jetzt wahnsinnig viel Chai-Tee gekauft. Also ich weiß nicht, ob man in so einem hippen, angesagten Szenelokalen stehen diese verschiedenfarbigen Chai-Tee-Zylinder herum. Nee, doch Zylinder. Ich verwechsel immer Zylinder und Kegel. Kleiner Math-Fact. Und die habe ich mir jetzt auch gekauft, ganz viele verschiedene Sorten und jetzt trinke ich ganz viel Chai-Tee. So, das ist jetzt mein neues. Ich habe grüner Tee Zitrone mir heute mal gemacht. Und ich denke, das merkt man auch. Ich finde, unsere Hörer sind irgendwann an dem Punkt, wo sie eine Folge hören und dadurch sagen können, was für einen Tee wir getrunken haben. Mhm. Ich finde, ich war heute die ganze Zeit in so einer grüner Tee Zitrone. Ja, ein bisschen entspannt, aber irgendwie ein bisschen frech aufgeregt, spritzig, irgendwie sauer. Genau. Hat den und Humor, du warst bislang hast du gar nicht stattgefunden. Ja. Und ab jetzt. Stimmt, ja. Aber jetzt gucken wir mal, wie dein Chai-Tee so funktioniert. Ja, ja, aber jetzt würzig, knackig, arabisch, leidenschaftliche, feurige. Arabisch. Fängst plötzlich an, hier irgendwie auf Hebräisch zu sprechen. Und so. Entschuldigung. Soll ich keine Gags mehr machen? Tut mir leid. Ja, hallo? Nee, ja, keine Araber-Gags halt mehr. Irgendwie too soon. Oder too early. Too soon. Ich hab's gemacht, bevor etwas passiert. Viel too soon. Ach, komm. Ach, komm schon, ey. Ja. Okay, also, wir haben auch eine neue Rubrik. Nee, komm, das machen wir jetzt nochmal neu. Das nicht schneiden. Hier schneiden wir. Mach okay. Mal einen guten Scheite-Gag und rauskommen. Jetzt schneiden. Okay. Scheite-Gag rauskommen. Das ist schon eine sehr spezielle Anforderung hier. Wir brauchen jetzt einen Scheite-Rauskommen. 9 Sekunden lang. Nee, wir können ja auch mal ausfaden und dann wieder einfaden, so als hätten wir gerade irgendwie, wären wir in einem Zeittunnel oder so gefangen. Ich wäre gern mal im Zeittunnel gefangen. Was glaubst du, welche, gibt es eine Familienkonstellation, die sich noch nicht getötet hat? Also zum Beispiel, ich glaube der Satz, meine Oma hat meine andere Oma getötet, wird relativ selten gesagt. Glaubst du, es gibt eine Konstellation, die noch nie stattgefunden hat? Mein Cousin hat mich umgebracht. Kommt relativ selten vor, glaube ich. Meinst du? Ja. Ich glaube, Leute werden häufig von ihren Cousins vorbei. Ja, aber ich glaube, man ist dann nicht mehr in der Lage, das zu sagen. Deswegen, glaube ich, wurde das relativ selten gesagt. Cousins sind auch seltsam, ne? Also Cousins ist eine ganz komische Geschichte. Sag doch mal Cousins. Cousin oder Cousin oder wir. Du mit deinem scheiß pedantischen Sprechtraining. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das gesprochen wird. Vor allem, wer sagt denn, wie was richtig ausgesprochen wird? Es wird so ausgesprochen, wie es die Mehrheit sagt. Das ist genauso wie ja, diese scheiß Debatten von wegen, ob man jetzt macht Sinn oder ergibt Sinn sagt. Wenn man das halt so sagt, dann wird das halt so gesagt. Punkt. Da bin ich jetzt mal auf der Seite des Volkes. Sehr gut. Bin ich selten, aber bei der Diskussion bin ich's. Sehr gut. Du, wir wollen heute mal eine neue Rubrik starten. Und zwar haben jeder von uns hat sich 3 Gags ausgedacht, die zu Florentins typischem Twitter-Duktus passen. Und zwar haut er manchmal so Gags raus im Sinne von anonymer Alkoholiker-Clubs. Und das kann man wesentlich besser anmoderieren. Ich weiß keine Ahnung, wie ich den Bogen schlagen soll. Ich weiß nicht, wie man diese Rubrik irgendwie in Worte fassen soll. Vielleicht sollen wir einfach das Intro spielen. Club Sandwich. Wir sind gespannt. Club Sandwich heißt die Rubrik und in der versuchen wir jede Woche eine gewisse Gag-Struktur zu erfüllen mit 3 verschiedenen Beispielen und der jeweils beste der 3 Gags wird veröffentlicht als Tweet und die Erlöse aus diesem Tweet gehen direkt an die Spendenstiftung Namibia für afrikanische Kinder. An die SOS-Kinderdörfer. Genau. Also, ja. Los geht's. Und das Format für diese Woche ist der Club-Gag. Wir müssen, glaube ich, erstmal das Prinzip eines Club-Gags erklären. Hast du ein Beispiel? Ja, das klassische Beispiel. Ist das richtig? Bist du so schlecht vorbereitet, dass du das Beispiel als du als Gag benutzt hast? Das ist aber echt schwer zu erklären. Ich glaube, die Rubrik besteht zu 90% daraus, versuchen zu erklären. Vielleicht moderieren wir einfach nochmal neu an. Okay. In der Rubrik Club Sandwich geht es darum, dass wir jede Woche versuchen, Gag-Format, ein Gag-Muster zu erfüllen mit drei verschiedenen Beispielen. Und das jeweils beste Beispiel von jedem wird dann veröffentlicht als Tweet. Und die Erlöse aus dem Tweet gehen direkt an die SOS-Kinderhilfe. Und die Struktur, die wir uns heute ausgesucht haben. Das bringt auch gleich so eine richtige Schärfe da rein. Das bringt gleich so eine totale Ernsthaftigkeit. Und die Struktur, die wir uns für heute ausgesucht haben, ist die des Clubwitzes. Wie gesagt, Gags basieren oft darauf, was Leute schon wissen. Und in so Clubsituationen, also anonyme Alkoholiker, Selbsthilfegruppe, da gibt's bestimmte Sätze, die fallen, bestimmte Rituale, die fallen. Und die versucht man eben aufzugreifen und humoristisch aufzulösen. Wie zum Beispiel der Satz, ich sehe hier eine Menge neuer Gesichter. Wird häufig gesagt in solchen Sätzen. Also wenn der Held in der Serie zu den anonymen Alkoholikern geht, dann sagt er, herzlich willkommen bei den anonymen Alkoholikern, ich sehe hier eine Menge neuer Gesichter. So, wie kann man diesen Satz humoristisch auflösen? Wir schauen uns ein Beispiel an. Das kommt von einem sehr talentierten Nachwuchskomedian namens Florentin Will aus dem Jahre 2015 und er geht folgendermaßen. Herzlich willkommen im Vermummungsclub. Ich sehe eine Menge neuer Gesichter. Ihr seid im falschen Raum. Sie hörten ein Beispiel eines Clubgags von Florentin Sebastiano Will. Ich finde eigentlich, du solltest dich Florentin Möchte nennen. So, und zwar, also jeder von uns stellt jetzt quasi drei Gags vor und wir nehmen dann den besten oder und was, wir nehmen den besten und stellen ihn dann ins Internet rein. Ja, so könnte man es vor 15 Jahren formuliert haben. Wir stellen das in das Internet rein. Ja, okay, können wir gerne machen, Opa. Wir laden es aufwendig gerne, in das Internet hoch. Wir stellen es in das Internet rein. Das ist schon sehr schön. Ja, ja, okay. Genau. Okay, also, soll ich mal den Start machen? Ja, na. Okay, mach du den Start. Mach du den Start, ich habe nämlich nur zwei. Dann können wir das gut umklammern. Nee, das ist nicht, du hast jetzt schon den Blick verloren. Nee, okay. Ich habe heute schon den Beispielsatz gemacht. Im Club der anonymen Objektophilen. Ist der Stuhl da frei? Nein, der hat einen Freund. Du musst ja echt lachen, das wird das echt furchtbar. Okay, dann machen wir gleich weiter mit dem zweiten Beispiel. dieser Gag enthält wörtliche Rede. Ich werde diese damit andeuten, dass ich die wörtliche Rede mit einer anderen eventuell humoristisch angehauchten Stimme. In einem Dialekt. Sprich's in Hoch, in Norddeutsch, bitte. Nein, Dialekte sind nicht lustig. Okay. Nee, stimmt gar nicht. Es sagt alles nur eine Figur. Sie hören Beispielwitz. Sie hören, wie man Anmoderation macht, von der Frank-Elzner-Moderationsschule mit Florentin Möchte. Sie hören jetzt Beispielwitz Nummer 2, erneut von Florentin Will aus dem Jahre 2015. Herzlich willkommen im Dinge-zu-wörtlich-nehmen-Club. Nehmen Sie Platz. Nein, gebt ihn wieder her. Los, ihm hinterher. Sie hörten Beispiel 2 von Florentin Will aus dem Jahre 2015. Es folgt ein humoristischer Beitrag des Comedians Stefan Tietze aus dem Jahre 2015. Schmidt, bin ich hier richtig im Club der schlechten Wahrsager? Ach, Herr Schmidt, mit Ihnen haben wir heute noch gar nicht gerechnet. So, Entschuldigung mal, das ist wirklich kein schlechter Gag. Und dass du jetzt den mit so viel Schweigen gestrafst, finde ich auch echt. Also. Sie hatten einen humoristischen Beitrag von Stefan Tietze aus dem Jahr 2015. Tietze. Ja, und wo ist dein dritter jetzt? Sie hören nun Beispiel Nummer 2 des humoristisch-Humorkünstlers, des Humorjongleurs Florentin Will aus dem Jahre 2015, geschrieben in Berlin, Deutschland. Herzlich willkommen im Club der Fallensteller. Nehmt ihr euch doch schon mal von den Donuts, während ich mir mal den Laubhaufen da hinten ansehe. Das war ein Beispiel des humoristischen Humorakrobaten Florentin Will. Kommen wir nun zu einem erneuten humoristisch spritzig peppigen Beitrag von Stefan Tiziosor, einem spanischen Nachwuchskomedien, der mit seinen feurigen Pointen das Publikum zum Beben bringt. Hier eine kleine Kostprobe. Das ist jetzt beides Mal, ist das jetzt quasi in eckigen Klammern und bei beiden Malen möchte ich als Künstler die Situation darstellen als Regieanweisung. Achtung. Im Club der anonymen Orientierungslosen. Nichts. Niemand hat den Raum gefunden. Ein kleiner Nachtrag zu diesem humoristisch spritzigen Witzchen. Eine Variante. Variante 1. Gelesen von Florentin Will. In eckigen Anführungszeichen. Der Club. Nee, wir formulieren es anders. Ja. Club Seminar für fortgeschrittenes Zeitmanagement. Darunter zu lesen in eckigen Klammern. Niemand, die Teilnehmer haben den Termin verpasst. Das war eine Variante. In G-Dur unseres Künstlers Florentin Will aus der Bundesrepublik Deutschland. Das war der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland. Es folgt Israel mit der Startnummer. Doch bevor wir uns nach Israel wenden, folgt noch ein weiterer humoristisch lustiger Beitrag zum Wohle der Kinderkrebshilfe Deutschland. Oh Gott. Nein. Von Florentin Will. Was, wieso? Du hast jetzt plötzlich vier. Du hast eigentlich noch zwei. Bitte bleiben Sie dran. Bitte bleiben Sie sitzen. Dieser Beitrag wird Ihnen gesponsert von den Bangladesch-Minenkindern, einer Organisation, die sich für von Minenunglücken verstümmelte Kinder einsetzt. Bitte bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zum Club der anonymen Narzissten. Ihr freut euch, mich zu sehen. Sie hörten einen Beitrag der Kinderkrebsnothilfe. Bitte spenden Sie zahlreich an die... Oh Gott. Die Kinder werden es Ihnen danken. Das war unsere Rubrik Lockeres Lachen am Nachmittag. Also, welche hat dir am besten gefallen? Ich muss ganz Moment, ehrlich ganz sagen. Moment, ganz kurz, das war unsere Rubrik. Wir haben keinen Trainer. Florian, hör auf, wir haben keinen Trainer. Ich will auch niemals einen machen. Und wir werden da niemals einen einfügen. Also mein Lieblingsgag davon war, muss ich sagen, der Laubhaufen. Mir tatsächlich der Orientierungslosen am besten gefallen. Das heißt, wir hauen ihn jetzt raus. Okay. Ich bin gespannt. Wie kommt er an? Ich bin gespannt. Sie hörten innovative Überbrückungsmoderationen aus dem Handbuch Moderieren für Anfänger und Fortgeschrittene von Stefan T. Nee, Moderation von Dummies für Dummies, würde ich nennen. Im Club der anonymen Orientierungslosen nichts. Niemand hat den Raum gefunden. Warte, aber ganz kurz. Ja, ganz okay, wir veröffentlichen gleichzeitig. Hab schon. Du musst also jetzt dich beeilen. Also ich lösche nicht nochmal. Ja, aber wo, ganz genau, also wo sind jetzt die Regeln bitte? Also wenn du mehr Faves bekommst, ist das relativ wahrscheinlich, weil du halt auch wesentlich mehr Follower hast. Also kann ich, habe ich ehemals eine Chance in diesem Spiel zu gewinnen? Schreibt man da hinten Frage. Zusammen? Keine Ahnung. Nein. Meine Faves lassen doch auf sich warten. Ich hab's gesagt und da kommt. Okay, und der erste Fave kriegt einen Shoutout, würde ich sagen. Mrs. Nimre kriegt einen Shoutout. Das ist dein Shoutout und herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst einen Gutschein von der Krebshilfe Deutschland, der Kinderkrebshilfe Deutschland, gerade für dich zusammengelegt. Und bei mir ist es Hendrik. Herzlich willkommen, Hendrik. Woo! Du kriegst, anders als Mrs. Nimre, kriegst du von dem Kinderhospiz Neukölln einen Gutschein. Eine selbstgebastelte Wandinstallation, in der sie die Geschichte erzählen, wie sie in das Hospiz gekommen sind und was sie in Bangladesch erlebt haben. Ich muss sagen, ich finde es mittlerweile nicht so schlecht. Wenn wir mal ein bisschen weniger machen, also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt 50 Minuten fast geredet, ich sag mal, nein, haben wir nicht. Wir haben jetzt so ungefähr eine Dreiviertelstunde geredet. Ich finde es nicht so schlimm, wenn wir dann einfach mal in diesem Moment immer aufhören und sagen, wir haben jetzt immer, wir hauen immer Folgen raus. Ist das jetzt ein persönliches Gespräch oder ist es noch Teil des Podcasts oder was? Ist gerade bei uns, das ist nicht ganz differenzierbar. Das ist so eine ernste Stimme. So, nee, Stefan, aber ganz kurz, wir müssen das echt mal ein bisschen überlegen, wie wir das mit der Website machen, weil das kann so nicht weitergehen. PHP 5.0, hallo, wir sind ja nicht mehr 2014. Nee, mit deiner Schwester, da ging echt nichts neulich. Da ging echt nichts. Naja, und nee, nur weil sie deinen Tweet favorisiert, heißt es nicht unbedingt was, ne? Lass die Finger von ihr. Nee, Ich find's, wollte ich damit sagen, nicht so schlecht, wenn wir mal, wenn wir einfach jetzt kürzere Folgen raus haben und dafür halt immer kontinuierlich Gespräch aufrechterhalten. Ja, finde ich gut. Wir können auch zweimal die Folge machen. Fuck, ey, mich irritiert es ein bisschen, dass ich keine Faves kriege. Ich glaube, den Gag versteht man nicht. Ja, nee, aber das ist egal. Hast du jetzt ja absichtlich einen von mir genommen, den man nicht versteht, damit ich keine Faves kenne? Man muss weiterdenken. Ich wollte dich demütigen natürlich auch in einem zweiten Schritt. Mir hat jemand geantwortet. Puh. Punkt, Punkt, Punkt. Oh shit, ich kriege auch ein schlechtes Feedback. Ja, okay, ich glaube, das war keine so gute Idee. Ich habe 40. Du solltest ihn aber lassen. Du solltest ihn da lassen. Tut mir leid. Du kannst ihn nicht lassen. Tut mir leid. Nee. Da ist die Podcast, okay. Ich bin nicht loyal dem Podcast-UFO gegenüber. Ich bin sofort bereit, auf jedes andere sinkende Schiff zu springen, sobald sich die Gelegenheit ergibt. Das Podcast-UFO bedeutet mir gar nichts. Ja, ich lasse es mal so stehen. Ich finde nämlich nicht so schlecht. Ja, ich hau relativ wenig raus bei Twitter, muss ich sagen, weil ich da nie dran denke. Ich lasse es mal so stehen und guck mal, was passiert, ob Twitter ihn noch annimmt oder nicht. Du musst ja auch denken, das waren jetzt erst die Early Adopter. Dann gibt's die Early Majority, die Late Majority. Ja, aber das sind ja, ach halt die Fresse, und jetzt dann mit deinem Scheißstudienkram. Ja, aber es gibt Opinion-Leader. Und bei dir haben die Opinion-Leader zugebissen und bei mir nicht. Nee, ist die Frage, ob Opinion-Leader oder Multiplikatoren sogar zuschlagen. Wenn das so ist, dann, naja, hat man Chancen, dass das Tweet auch nicht durch die Decke geht. Ich wollte noch kurz meinem Popschutz zur Liebe kurz nochmal wiederholen, was mir geantwortet wurde auf meinen Tweet. Puh. Punkt. Puh. Punkt, Punkt. Puh. Sehr gut. Puh, Punkt, Punkt, Punkt. Mach du mal. Puh, Punkt, Punkt, Punkt. Nee, das ist eine Socke. Das klingt wesentlich besser. Das klingt wesentlich wolliger. So. Florentin ist komplett raus. Aber Leute, ich bin auch da. Keine Angst, wenn ihr uns gerade irgendwie hört, beim Schlafen gehen, zum Schlafen gehen oder so. Und denkt ihr, jetzt hat Florentin euch verlassen. Ja, aber ich bin noch da und ich bin auch noch in der Lage, eine Abmoderation zu machen. Wow, Leute, was war das für eine Folge? Ich fasse es nicht, ihr fasst es nicht, Florentin fasst es nicht. Ich hatte hier doch noch irgendwo... Ich sag nur, rumliegen, warte mal. Ich höre dir schon zu. Warte mal, mach mal... Diese Woche vom Podcast kurz, ich mach nur ganz kurz. Auch bitte nicht. Wo hatte ich hier noch was? Habe ich gestern schon rausgehauen, ne? Ja, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Wieder einmal haben wir euch über diese... Ach, forget it, ey. Ja, ich weiß nicht, du wirst da schon irgendwas Vernünftiges rausschneiden können, oder? Diese Folge ist irgendwie in eine komische Richtung abgedriftet. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das passiert. Ich glaube, wir hatten in der Mitte irgendwie mal die zwei, drei Anekdoten, die du erzählt hast, mit deinem Pfirsichbaum sind ganz gut. Den Rest musst du halt irgendwie schauen, dass du rausschneidest. Ich habe kurz vor der Folge entdeckt, dass ich einen Pfirsichbaum vor meiner Wohnung stehe. Pfirsich? Wie sagt man das? Wie nennt man das? Pfirsichbaum vor meiner Wohnung stehen habe. Vielen Dank, Florentin Will, für diese Anmerkung. Was schätze, wie viel haben wir? 20 Minuten? Wie viel haben wir heute? 18 Minuten? Schneid es mal, raff das mal ein bisschen zusammen hier. 18 gute Minuten, ja. Aber das reicht gut. Uns diese Woche. Also Folge 25. Ne, wir sollten anstatt Will einer Abmoderation sollten wir uns immer entschuldigen. Sorry, Leute. Sorry, wir heben bis zum nächsten Mal. Sorry.